Gedanke. Eine Schwierigkeit der Sprache ist es, das Gegebene in einfacher Weise zu benennen. Wer das leisten können möchte, bedarf einer gerechten Auffassungsgabe für das Handeln eines Menschen. Ohne selbst einen entsprechenden geistigen Hintergrund zu besitzen, würde so etwas von uns nicht gut geleistet werden können.